Gewiss, ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer mir. So diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken.